بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnaden von des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Herzlichkeit zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir machen an der Stelle weiter, bei der wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und zwar haben wir, oder sind wir immer noch dabei, die verschiedenen Khiyar-Arten zu besprechen. Und die verschiedenen Rechte auf Rücktritte von einem Bay'-Vertrag. Und heute wollen wir uns, inshallah, sobald die Zeit uns reicht, uns mit zwei weiteren letzten Formen Rechten des Khiyar-Vertrages beschäftigen. Das erste ist der sogenannte Khiyar bi Takhbir bi Thaman. Das bedeutet so viel wie, dass jemand sein Recht vom Rücktritt, von seinem Recht auf Rücktritt Gebrauch macht, aufgrund falscher Auskunft hinsichtlich des Einkaufspreises. Diese Art von Khiyar ist von denjenigen Arten, die nicht von allen Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, anerkannt werden. Und diejenige Rechtsschule, die am meisten Spielraum gelassen hat, die meisten Arten von Khiyar-Rechten erwähnt hat, ist die Hanbalitische Rechtsschule. Und dazu gehört eben dieser Takhbir bithaman Khiyar, Rücktrittsrecht, so habe ich es genannt, Rücktrittsrecht wegen falscher Einkaufspreisauskunft. Was ist damit eigentlich gemeint? Damit ist gemeint, dass jemand einen Kauf von der Auskunft abhängig macht, wie viel der Verkäufer für diese Ware bezahlt hat. Ja, man fragt den Verkäufer, wie viel hast du dafür bezahlt? Und davon macht man dann abhängig, ob man es kauft, beziehungsweise für welchen Preis man es kauft. Und dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, ist, denke ich, mehr als offensichtlich. Machen wir ein Beispiel dafür. Ein Verkäufer sagt zu seinem Kunden, ich habe dieses Haus für 1 Million Euro gekauft und daraufhin ist der Kunde damit einverstanden, es zum Beispiel für 1,2, 1,3, weil eben die Preis und Nachfrage sich geändert haben, auf jeden Fall ist er bereit, er schätzt ab, damals hat es 1 Million gekostet, dann muss es heute 1,2 kosten und er sagt, deswegen bin ich bereit, 1,25 zu bezahlen, sozusagen dir diesen Gewinn zu geben, wenn du mir das verkaufst. Und später findet er heraus, dass der Verkäufer in Wirklichkeit nur 800.000 Euro bezahlt hat. Okay? Das ist sozusagen das Standardbeispiel für diesen Takhbir bithaman Khiyar. Und das ist lediglich ein Beispiel, auf den dieser Khiyar zutrifft. Und in diesem Fall war es eine eindeutige Lüge. Er hat ihm eine falsche Auskunft gegeben in Bezug auf den Einkaufspreis. Ja, schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, weil wir haben verschiedene Fälle, die wir uns anschauen möchten, gleich 4 an der Zahl. Jemand möchte mit einer anderen Person ein Business starten. Okay? Und dann sagt der Neuling, der einsteigen möchte, fragt denjenigen, der das Business schon gestartet hat, wie viel hast du bis jetzt in dein Business investiert? Und er sagt, ich habe zum Beispiel 100.000 investiert. Wenn du mir 50.000 gibst, dann bist du mein Partner. Dann teilen wir uns Gewinn und Verlust 1:1. Im Nachhinein stellt sich aber heraus, dass er nicht 100.000 investiert hat, sondern nur 75.000 Euro investiert hat. Okay? Der Fall ist der gleiche, wie wir gerade eben uns angeschaut haben. Ob das jetzt ein Bay'-Vertrag ist, den man eingeht, und den man deswegen eingeht, weil man eine bestimmte Auskunft bekommen hat über den Einkaufspreis, oder ob man eine Sharika eingeht, eben so einen Vertrag, bei dem es zu einer Art Zusammenschluss kommt von zwei Partnern, ob man auf diese Weise den Vertrag eingeht oder auf die andere Weise. In beiden Fällen kommt es darauf an, welche Auskunft man von der ersten Person erhalten hat. Ja, manchmal ist es aber auch nicht so eindeutig, sondern der Verkäufer sagt nur sozusagen die halbe Wahrheit. Er sagt, ich habe dieses Auto für 5.000 Euro gekauft Später stellt sich heraus, das stimmt zwar, dass es 5.000 Euro waren, aber er hat diese 5.000 in Raten bezahlt. Und jeder von uns weiß, dass wohl kaum ein Verkäufer eine Ware in Raten für den gleichen Preis anbietet, wie wenn sie bar auf die Hand drückt. Ja? Es ist ja genau, also deswegen kommt ja der Kunde und sagt, hör mal zu, bei größeren Summen, ja, bietet man von vornherein Ratenzahlung an, also bei Autos, Häusern und so. Und dann sagt der Kunde eben, aber guck mal, kannst du nicht beim Preis was machen? Wenn ich dir das Geld bar in die Hand gebe, kannst du am Preis runtergehen, und natürlich ist es verlockt, das den Verkäufer runterzugehen. Und deswegen, er hat zwar 5.000 tatsächlich bezahlt, aber es war eine Ratenzahlung. Und hätte er bar bezahlt, dann hätte die Ware vielleicht nur 4.000 Euro gekostet. Okay? Das heißt also, auch hier hat er, zwar nicht gelogen, aber mit Sicherheit hat das eine Auswirkung, ne, auf die Preisauskunft. Es war nicht ganz sauber. Ja? Es kann natürlich auch sein, dass der Verkäufer sich auch einfach geirrt hat. Ja? Der Verkäufer hat einfach eine Zahl genannt. Er dachte, das wäre die richtige Zahl. Später stellt sich heraus, war eine falsche Zahl. Und es war eben ein Null zu viel oder ein Null zu wenig. Also es kann ja alles möglich sein. Wodurch stellt man eine falsche Einkaufspreisangabe fest? Wodurch stellt man sie fest? Ja, entweder durch ein Geständnis seitens des Verkäufers oder wenn, wie bei Geldangelegenheiten allgemein, zwei redliche Männer dies bezeugen oder vier redliche Frauen, und dann gilt diese Zeugenaussage auch. Dadurch könnte man das feststellen. Natürlich kann es auch andere Hinweise geben, das ist jetzt, wenn es Personen sind, aber es kann ja auch Hinweise geben hinsichtlich Papiere, ja, das ist irgendwo eingetragen, vielleicht findet man irgendwo einen Beweis, der für das eine oder für das andere spricht. Wie dem auch sei, sobald sich herausstellt, dass der Einkaufspreis weniger war, als eigentlich, natürlich gemeint ist hier auch weniger war, deutlich weniger war, als der wirkliche Einkaufspreis. Und wie wir immer gesagt haben, was heißt deutlich weniger? Das sind Angelegenheiten, die müssen entschieden werden per Gesetz, und das hängt ab von der Ware. Ja? Bei einem Auto, das 10.000 Euro wert ist, ein Preisunterschied von 50 Euro, danach würde keiner fragen. Ja? Aber bei einem Buch mit einem Preisunterschied von 50 Euro ist schon was ganz anderes. Ein Buch, das vielleicht 60 Euro kostet, 10 Euro kostet, hat es für 60 angegeben, ist ein ganz anderes Verhältnis. Ja? Insofern, das ist ja die Anpassungsfähigkeit dieser islamischen Gesetze auf die jeweilige Situation, auf die jeweilige Ware zugeschnitten. Und wir haben insgesamt vier verschiedene Bay'a-Verträge oder allgemein vier verschiedene Vertragsformen, bei denen dieses Rücktrittsrecht, dieser Khiyar Takhbir bis-Thaman zu tragen kommen kann. Einmal Tawliya, Sharika, Murabaha und Muwada'a. Was das bedeutet, sind eigentlich ganz einfache Sachen, nicht kompliziertes. Tawliya bedeutet, dass einfach der Kunde die Ware zu dem Preis kaufen will, zu dem auch der Verkäufer sie eingekauft hat. Kann das sein? Natürlich kann das sein, weil wenn ein Käufer eine Ware gekauft hat und diese an Wert verloren hat und er sagt, ich habe sie für 100 Euro gekauft, jetzt ist sie zwar nur noch 90 wert, aber wenn du mir 100 gibst, dann bin ich damit einverstanden, dann hat er es zum gleichen Preis gekauft, wie es eigentlich ist, das nennt man Tawliya. Kommt wahrscheinlich vom Begriff Awwal, erster, gemeint ist wie der erste Preis, für den auch der Verkäufer es eingekauft hatte. Sharika ist der zweite, bevor wir über Sharika reden, das ist der erste logische Fall, ja, dass es eben der gleiche Preis ist. Dann der umgekehrt, Murabaha bedeutet, wenn es ein Ribh gibt, Ribh ist ein Gewinn, und das bedeutet, dass dass der neue Käufer, also der zweite Käufer oder der Käufer jetzt in unserem Fall mehr bezahlt, als der Käufer eingekauft hatte. Und das Gegenteil davon ist die Muwada'a, und das ist eben, dass der Käufer weniger bezahlt, als der Verkäufer es eingekauft hatte. Und der vierte Fall ist die Sherika, die wir schon erwähnt haben, dass jemand eben einen anderen als Teilhaber aufnimmt in seine Gesellschaft, in seine Firma, in sein Business und ihm sozusagen Anteile verkauft dafür, dass er ihm Geld bezahlt. Tayyib. Beispiel also für die Murabaha ist, dass jemand sagt, für wie viel hast du diese Ware gekauft? Und er sagt, ich habe sie für 10 Euro gekauft. Und dann sagt der andere, okay, dann gebe ich dir 100% Gewinn. Ja? 100% Gewinn würde dann eben einen bestimmten Betrag ausmachen. Und wenn sich nachher herausstellt, dass der Betrag weniger war oder mehr war, dann kommt das natürlich zum Streit. Ja? Warum? Weil es kann sein, der Verkäufer sagt, nee, es war doch mehr. Ich will mehr Geld haben, wir haben 100% Gewinn ausgemacht, du hast mir nicht alles gegeben. Oder er sagt, oder der Käufer findet heraus, dass der Einkaufswert eigentlich viel weniger war. Es war nur 5 Euro und er sagt ihm, warum habe ich dir jetzt 100% gegeben? 100% ist ja viel mehr, als ich dir eigentlich hätte geben müssen. Insofern, das Ganze natürlich läuft darauf hinaus, dass wir in der islamischen Scharia keine Unzufriedenheit erzeugen möchten. Wir möchten, dass die Leute Kaufverträge eingehen, bei denen beide klar wissen, was sie für ihren Betrag bekommen. Jeder weiß, was der andere ganz klar bekommt. Und dann sind die Menschen auch logischerweise zufrieden und nichts Schlimmeres ist, als dass die Leute auseinandergehen und das Gefühl haben, dass sie betrogen worden sind. Tayyib. Wie sieht es aus, wenn jemand 10 Euro zwar für den Einkauf bezahlt hat, aber das hat eine Ware gekauft für 10 Euro und für den Transport hat er nochmal 5 Euro bezahlt, wie jemand, der aus dem Internet einen Artikel bestellt. Soll er dann jetzt dem Käufer sagen, ich habe es für 10 gekauft oder für 15 gekauft und richtigerweise den gesamten Betrag muss er nennen. Also nicht nur die 10 Euro für die Ware. Wenn er es aufschlüsselt, ist gut, aber eigentlich er hat 15 Euro insgesamt bezahlt, bis die Ware bei ihm angekommen ist. Hätte er nicht 15 bezahlt, nur 10 bezahlt, wäre die Ware niemals zu ihm gelangt. Das heißt, er könnte nicht im Nachhinein sagen, du hast 5 Euro zu viel erwähnt, ich habe es im Internet für 10 gesehen. Er sagt, tut mir leid, ich habe aber 15 bezahlt, bis sie bei mir zu Hause angekommen ist. Ja? Das heißt also, diesen Betrag darf er ruhig nennen. Ja, kommen wir wieder zu dem klassischen Beispiel, das wir schon mehr als einmal erwähnt haben, aber das muss man an dieser Stelle erwähnen, wegen der sogenannten Murabaha. Murabaha heißt islamisch gesehen, das ist der islamische Begriff, das islamische Verständnis von diesem Begriff, und das merkt ihr euch bitte, weil dieser Begriff Murabaha ist in der islamischen Fiqh definiert, als dass eben jemand eine Ware kauft, aufbauend darauf, dass er weiß, für wie viel der Verkäufer sie damals eingekauft hatte. Ja? Das heißt, oder anders ausgedrückt, Murabaha bedeutet, der Verkäufer verkauft die Ware für mehr, als er sie eingekauft hatte, und er teilt dies auch dem Käufer mit. Ja? Also, oder nochmal anders ausgedrückt, der Käufer bezahlt den Gewinn. Der Käufer weiß, wie viel Gewinn der Verkäufer macht. Der Käufer weiß, wie viel Gewinn der Verkäufer macht. Und das kann er nur wissen, wenn er den Einkaufspreis kannte. Okay? Das heißt, er kauft mit dem Wissen, die Ware hat damals so und so viel gekostet, er sagt, ich gebe dir deswegen 5 Euro mehr, damit du 5 Euro Gewinn hast. Das ist Murabaha Bay. Und diesen Begriff zu missbrauchen für eben andere Geschäfte, ist erst einmal von der Definition her falsch. Ja? Und das ist eben das, was heutzutage oft geschieht, in Bezug auf Banken, ja? Indem Leute eben sagen, die Bank kauft doch diese Immobilie und verkauft sie weiter. Ja? Die sagen, du als Bank hast, wir haben ja gesagt, das gibt es nicht. Das ist ein theoretisches Beispiel, wie wir gesagt haben. Aber angenommen, es wäre so, dann sagen sie, das ist Murabaha. Warum? Weil ich weiß ja, dass die Bank das Haus für 1 Million gekauft hat und ich kaufe es ihr für 1,5 ab. Richtig? Und das ist ein Kaufvertrag und noch ein Kaufvertrag. Sagen sie, wo ist das Problem an der Geschichte? Richtig? Aber wir sagen, Das ist ja, entspricht nicht der Definition der Murabaha, deswegen benutzt den Begriff Murabaha nicht. Was ist der wesentliche Unterschied und der natürlich erhebliche Auswirkungen hat, ist eben, dass die Bank nichts besitzt. Die Bank besitzt das Haus gar nicht. Beim Murabaha gehst du zum Besitzer hin, zum Eigentümer hin und sagst ihm, verkauf mir die Ware für so und so viel Prozent mehr, als du sie eingekauft hast. Ja? Und das geschieht bei diesem Konzept überhaupt nicht. Deswegen das als Murabaha zu bezeichnen, ist falsch. Und das, was Leute anbieten, ist ein reines Zinsgeschäft. Ein reines Zinsgeschäft. Und man kann es nicht anders nennen als das. Und es ist praktisch nur eine Ware dazwischen geschaltet, um dem Zinsverbot zu entgehen. Und wenn jemand sagt, äußerlich gesehen, ist es doch einfach nur sind das doch nur zwei miteinander verschachtelte Bärverträge. Es sind zwei miteinander verschachtelte Bärverträge. Ich kaufe das Auto unter der Bedingung, dass du es mir abkaufst. Wir haben doch gesagt, der Prophet hat verboten, dass man zwei Verträge in einem macht. Hat er doch verboten. Ausdrücklich. Ja? Und das ist doch ein Beispiel, auf das es zutrifft. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, der Beweis, dass die Scharia nicht nur auf Äußerlichkeiten schaut, sondern auch auf was die Menschen dadurch beabsichtigen, nämlich die beabsichtigen in diesem Fall, die Zinsen zu nehmen und es als Bär zu verkaufen. Ja? Das ist nämlich die Absicht, die dahinter steckt. Ja? Und was der Beweis dafür, dass die Scharia auch auf die Absichten schaut, ist der berühmte Ina-Bär. Könnt ihr euch noch erinnern an den Ina-Bär, den wir ausführlich besprochen haben? Zusammengefasst, Ina-Bär bedeutet, jemand kauft eine Ware in Raten für mehr, als der andere sie davor bar bezahlt hat. Das ist natürlich, das zu verstehen, in einem Satz ist schwierig, wenn man nicht das Bild schon kannte. Okay. Also Person A verkauft an Person B, Person A kauft von Person B ein Auto zum Beispiel, in Raten, für einen bestimmten Betrag, vielleicht zum Beispiel für 10.000 Euro, kauft für 10.000 Euro, dann in der gleichen Sitzung machen Sie den Kauf umgekehrt, drehen Sie den Spieß genau anders darum, aber bar für weniger Geld. Ja, so kommt der Arme, der kein Geld hat, an Bargeld, sofort an Bargeld und geht gleichzeitig den Vertrag ein, das Auto wieder zu kaufen, nachdem den Kreditvertrag zurückzuzahlen und der ist natürlich höher als den Preis, den er vorher bar entgegengenommen hat. Ja. Und das geschieht alles in einer Sitzung, geht auch gar nicht anders. Und das ist auch ein klarer Zinsvertrag. Warum? Weil du darfst gar keine Ware weiterverkaufen, bevor du sie nicht in dein Eigentum genommen hast. Ja. Und das eben zu verschachteln mit einem zweiten Bär-Vertrag führt ja genau zum Zins. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam solche Sachen verboten. Deswegen sagte Fadahu au kasuhuma au riba. Wer solche Sachen eingeht, sagte, entweder erhält er den kleineren Betrag von beiden oder den Zins. Ja, das ist der Fall, wo jemand sagt, ich verkaufe dir die Ware bar für 10 Euro, aber in Raten für 50 Euro. Und dann gehen sie auseinander, ohne dass sie sich entschieden haben für das oder entschieden haben für das. Sagt der Prophet Halas. Falahu au kasuhuma, das heißt, entweder bekommt er den geringeren von den beiden Beträgen, 50 und 10, was ist geringer? Die 10. Du darfst also nicht mehr verlangen. Ja? Oder du bekommst die Zinsen. Wenn du 50 dann nimmst, hast du 40 Euro Zinsen bekommen. Okay? Das ist eben die Gefahr, die dadurch entstehen kann. Und der Ina-Bär ist ein eindeutiger Beweis für was, wie gesagt haben, dafür, dass die Scharia eben nicht nur auf die Äußerlichkeiten schaut, sondern auch auf die Absichten, die dahinter stecken. Und wenn die Absichten dahinter stecken, muss das mit der Scharia übereinstimmen, dann funktioniert das. Ansonsten ist es nichts anderes, als wie die Leute vom Samstag, denen das Fischen am Samstag verboten worden ist, so haben sie die Netze am Freitagabend ausgeworfen und am Sonntag eingezogen. Und so haben sie das Verbot, wortwörtlich haben sie nicht am Samstag gefischt, richtig? Aber sie haben das Verbot, den Sinn des Verbotes, den haben sie umgangen. Der Sinn des Ganzen ist, wie kannst du Gewinn machen, ohne das Risiko einzugehen, Verlust zu machen. Was ist das? Welcher gesunde Mensch würde mit diesem Vertrag eingehen, außer wenn er dazu gezwungen ist? Okay? Das war die Murabaha. Man zahlt also mehr als der Einkaufspreis. Dann die Muwada'a ist das Gegenteil. Man nennt es Hatita. Kommt von Wada'a, heißt absetzen bzw. weniger machen, von etwas absehen, ja, etwas gering machen, etwas auflösen. Und Hatita ähnlich. Und das ist eben genau das Gleiche. Der Verkäufer sagt sich, ich kriege die Ware nicht los. Wie kriege ich sie los? Indem ich den Leuten sage, ich habe sie für so und so viel Euro gekauft und ich will weniger dafür haben, Hauptsache ich möchte sie loswerden. Okay? Und natürlich, das zieht an. Wenn ich weiß, dass ich weniger zahlen muss, als er sie damals bezahlt hat, dann weiß ich, so günstig werde ich sie nirgendwo kriegen, weil kein Verkäufer normalerweise ist bereit, Verlust zu machen. Gibt es das? Natürlich gibt es das. Bei Räumungsverkäufen, jemand zahlt mehr Lagerkosten, als er eigentlich verdient, dann sagt er, hör mal zu, ich will die Ware schnellstmöglich loswerden, um nicht noch mehr Kosten zu haben. In all diesen Fällen geht es darum, zu wissen, was der Einkaufspreis gewesen ist, und sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass eben die Auskunft eindeutig falsch war, also beachtlich falsch war, müssen wir da sagen, es muss beachtlich falsch gewesen sein, bedeutsam, dann hat der Kunde eben das Recht auf sein Rücktrittsrecht, und Allah Azza weiß am besten Bescheid. Ja, jetzt schauen wir uns ein paar Fälle an, in denen, das war die Theorie, also entweder zahle ich mehr oder weniger oder gleich viel, okay? Und jetzt schauen wir uns ein paar Arten dieses, eventuell auch hingewiesen schon auf ein paar, aber schauen uns ein paar Arten nochmal genauer an, wann so etwas, wann dieser Khiyar zum Zuge kommen kann. Weil es geht eben nicht nur, wie wir vorhin gesehen haben, darum, dass jemand einen bestimmten Preis nennt und der ist dann falsch. So, manchmal ist die Sache nicht so ganz klar. Er zahlt den Preis, aber der Transport, ist der Transport Teil des Preises oder ist das eigentlich irrelevant für den Käufer? Das sind Fälle, die man besprechen muss und für die man gesetzlich auch Klarheit schaffen muss. Ja? Auch in einem islamischen Land, wenn es dann verschiedene Ansichten gibt, hat dann die Gesetzgebende, sie entscheidet sich aus bestimmten Gründen für eine bestimmte Ansicht. Und dann wird danach gehandelt. Ja? Das ist in jedem Land der Welt so. Erster Fall, jemand geht einen der zuvor erwähnten Bay'verträge ein und stellt fest, dass der Verkäufer zwar die Ware gekauft hat, jedoch verschwiegen hat, dass es sich um eine Ratenzahlung handelte. In diesem Fall hat er das Recht auf Rücktrittsrecht, ja, auf den Khiyar, Takhbir al-Thaman. Zweiter Fall, wenn der Verkäufer die Ware von jemandem gekauft hat, dessen Zeugenaussage für ihn nicht gelten würde. Dessen Zeugenaussage. Warum? Weil, wen willst du nachher fragen? Wen willst du nachher fragen? Also wenn ich von dir die Ware kaufe, weil du mir eine bestimmte Auskunft gegeben hast. Die Ware habe ich, sagst du, für 5.000 Euro gekauft. Und nachher sage ich, es stimmt nicht. Deine Aussage steht gegen meine Aussage. Wen sollen wir jetzt fragen? Die einfachste Möglichkeit, wir fragen denjenigen, der es dir verkauft hat, richtig? Wenn das jemand ist, für dessen Zeugenaussage für dich gar nicht gilt, dann haben wir ein Problem. Weil dann fühle ich mich sozusagen hintergangen. Und wer ist das, der für dessen Zeugenaussage dich nicht gilt? Wer wird dich in Schutz nehmen? Diejenigen, von denen du abstammst und diejenigen, die von dir abstammen. Deine Eltern, Großeltern aufwärts und deine Kinder, Enkel und abwärts. Ja, das in diesem Fall würde es auch zum, weil diese Personen sind vorbelastet. Ja. Das hat natürlich seinen Grund, weil der Prophet a.s.w. hat in einem Hadith gesagt, innama Fatimatu bad'atun minni. Fatima ist ein Stück von mir. Und wenn sie ein Stück von ihm ist, wie soll jemand von dir selbst Zeuge über sich selbst aussagen? Das geht nicht. Jemand anderes muss für dich Zeugnis ablegen. Ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu shahadatu khasmin wala danin. weder das Zeugnis eines Gegners ist erlaubt, noch das eines Vorbelasteten. Okay. Insofern gibt es verschiedene Gründe und diese sind relevant, wenn man so einen Vertrag eingegangen ist. Ja, dritter Fall. Jemand kauft als List eine Ware für mehr ein, als sie eigentlich wert ist. Jemand kauft als List eine Ware für mehr ein, als sie eigentlich wert ist. Beispiel, jemand will seinem Cousin eine Wohnung im Wert von 80.000 Euro abkaufen. Jemand will seinem Cousin eine Wohnung im Wert von 80.000 Euro abkaufen. Er bietet ihm aber 100.000 Euro an, weil er sein Verwandter ist. Und es ist ja klar, dass unter Verwandten andere Regeln gelten. Verkauft er die Wohnung jetzt weiter und sagt, ich habe die Wohnung für 100.000 gekauft, hat er dann gelogen? Er hat nicht gelogen. Richtig, er hat nicht gelogen. Aber ist das der wirklich tatsächliche Wert? Oder wollte er seinem Verwandten oder dem Armen, wem auch immer, einen Gefallen tun? Ja, das ist der Punkt. Vierter Fall. Jemand kauft mehr als eine Ware. Guck mal, diese Tricks, ja, das sind von den die Gelehrten, weil die waren auch im Business drin. Okay? Und die sagen dir diese Sachen, damit du auch inshallah ta'ala offene Ohren hast und auch wenn du solche Sachen mal hörst von den Menschen, zwei Leute streiten sich, dass du auch weißt, welche Tricks die Käufer und Verkäufer anwenden. Die sind nicht alle so liebe Menschen wie du und ich. Ja? Und zwar, jemand kauft drei Autos. Und die drei Autos hat er für 60.000 Euro gekauft. Okay? Und wie heißt es? Dann sagt er zu dir, ich habe drei Autos für 60.000 gekauft. Eins davon habe ich, also er will dich natürlich jetzt dazu bewegen, als Händler, dass du für ihn kaufst, um zu verkaufen. Okay? Er sagt so, ich habe drei Autos gekauft. Eins davon habe ich schon für zum Beispiel 20.000 Euro verkauft. So, was denkst du jetzt? Automatisch denkst du, du kannst die anderen beiden Autos auch für 20.000 Euro loswerden. Okay? Aber er sagt dir nicht, dass die Autos waren nicht alle gleichwertig. Manche Autos haben 20 gekostet, andere haben eben 30 gekostet und das dritte hat eben 10 gekostet. Da kommst du auch auf 60.000 Euro. Und das kannst du ja noch extremer machen, die Diskrepanzen. Autos sind ja sehr unterschiedlich teuer. Insofern ist er dann, wie heißt es, kann man den Kunden durch solche Sachen natürlich ein bisschen reinlegen. Ja, auch in diesem Fall, wie immer, hat man, wenn man reingelegt worden ist, entweder das Recht auf Entschädigungszahlung, Arsch auf Arabisch, oder man hat das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten. Fünfter Fall, jemand einigt sich mit einem Verkäufer, ihm ein Haus für 100.000 Euro abzukaufen. Jemand einigt sich mit dem Verkäufer, ihm ein Haus für 100.000 Euro abzukaufen. Noch während der Sitzung besitzen beide Vertragspartner welche Khiyar-Art? Den Majlis-Khiyar. Den situationsbedingten Khiyar. Richtig oder nicht? Tayyib. Während der Sitzung sagt dann der Verkäufer, ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte 20.000 Euro mehr haben. Wenn nun der Käufer, 20 bis 100.000 sind 120, richtig? Wenn nun der Käufer beim Weiterverkaufen sagt, dass er das Haus für 120.000 Euro gekauft hat, ist das nicht gelogen, weil der Vertrag bis dahin gültig war. Entschuldigung, wer ist es? 100.000, ne? Wenn er nachher 100.000 sagt, dann ist der Vertrag, dann hat er ja nicht gelogen. Weil er ist den Vertrag für 100.000 eingegangen. Richtig? Er muss aber dazu erwähnen, dass es im Endeffekt 120.000 Euro geworden sind. Okay? Insofern, hier seht ihr, er hat nicht gelogen. Er hat gesagt, ich habe das ihm abgekauft für 100.000. Aber er hat nicht gesagt, weil ihr wisst ja, sobald man den Vertrag eingeht, Ijab und Qabul, gilt der Kaufvertrag. Und er hat nicht gelogen, wenn er gesagt hat. Ja. Aber letztendlich hat er 120 bezahlt und nicht nur 100.000. Das ist natürlich das Gleiche, wenn der Preis reduziert worden ist während der Sitzung oder sowas in der Richtung. Ebenso, auch wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Ware mangelhaft war und der Käufer deswegen auch Zahlungsentschädigung bekommen hat. Ja. Das alles hat einen Einfluss. Jemand kauft eine Wohnung für 100.000 Euro. Aufgrund von Mangel bekommt er 10.000 Euro zurück. Wie viel hat er bezahlt? 90, oder? 3. Wenn er nachher sagt, ich habe es für 100.000 gekauft, stimmt das. Aber er hat 10 zurückbekommen. Das heißt, der eigentliche Wert der Wohnung ist 90. Okay. Fühlst du dich dann nicht vergackeiert? Und deswegen sollte man solche Sachen natürlich wissen. Siebtens, jemand kauft ein Auto für 3.000 Euro. Dann wird es von einem anderen Auto gerammt. Und man bekommt eine Entschädigungszahlung von 1.000 Euro. Ihr wisst, dass angenommen, jetzt wird das Auto repariert und so weiter und so fort. Wenn man heutzutage ein Auto kauft, gibt es da keinen Unterschied zwischen unfallfreien Autos und Autos, die schon Unfälle hatten, gibt es. Obwohl die gleich aussehen. Ein Auto, das nur, wenn man es kauft und es hatte keinen Vorbesitzer, du bist der Erste, der Verkäufer ist der Erste. Und nachher stellt sich heraus, es gab schon 3 Vorbesitzer. Hat das keinen Unterschied? Hat das keinen Einfluss auf den Preis? Großen Einfluss auf den Preis. Sogar die Art des Vorbesitzers, war ein Raucher oder kein Raucher, hat einen Einfluss. War ein alter Mann, bei dem man davon ausgeht, dass er niemals über den dritten Gang hinauskommt, oder war es ein Jugendlicher, der 18 Grad seinen Führerschein bekommen hat und der mit durch die Gegend gedüst ist. All das spielt eine Rolle, wie wir sehen, hat einen großen Einfluss auf den Preis. Und dann natürlich gibt es auch den moralischen Aspekt bei solchen Angelegenheiten. Manchmal muss man es nicht unbedingt sagen, aber man sollte es sagen. Und wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا صَدَقَ heißt was? Wenn sie beide die Wahrheit gesprochen haben. وَبَيَّنَا, wenn sie beide klar und deutlich gemacht haben. بُورِكَ لَهُمَا, بُورِكَ von Baraka. Das heißt, wird ihr Handel gesegnet. بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. Aber wenn sie gelogen haben, وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا, كَتَمَا heißt geheim halten, مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. Dann wird eben der Segen ihres Handels verschwinden, ausgelöscht, weggenommen, wie auch immer besetzen möchtest. Ja. Insofern, jemand kauft zum Beispiel ein gesundes Schaf für 100 Euro. Später erkrankt es. Das Erkranken ist mit Sicherheit eine Eigenschaft, die den Wert vermindert, gerade wenn es eine dauerhafte Krankheit ist. Ja. Oder eine Krankheit ist, die Einfluss hat auf irgendeine Eigenschaft, die bei dem Schaf wesentlich ist. Der Geschmack des Fleisches, wenn es die Milch ist, von der man profitiert, eben die Milch, Qualität der Milch, was weiß ich. طيب. Jemand kommt zu dir und sagt, ich verkaufe dir meine Kamelstute. Das ist ein weibliches Kamel, ja. Du sagst, was hast du dafür bezahlt? Sag, ich habe dafür 1.000 Euro bezahlt. Du sagst, MashaAllah, jemand 1.000 Euro für Kamelstute, dir muss ja was Besonderes sein. Okay? Ich zahle die 1.100. Okay, was hast du dir verschwiegen? Die war schwanger. Okay. Und so weiter und so fort. Da kommen wir zu einer zweiten Art von Khiyar. Und zwar den Khiyar aufgrund von Meinungsverschiedenheit. Khiyar aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten kann es geben in Bezug auf den Preis, Eigenschaften der Ware, ob man bar oder in Raten bezahlt hat, in Bezug auf die Währung, hinsichtlich des Vertrages an sich und so weiter und so fort. In diesen Fällen muss man entweder einem von beiden Recht geben oder den Vertrag auflösen. Schauen wir uns das Beispiel, diese Beispiele sind alles Training für unsere Gehirnzellen. Das erhält keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir üben zu denken. Okay? Kann sein, dass heutzutage irgendwas Neues dazu kommt. Das kann alles sein. Die Scharia ist hier nicht starr und sagt, nein, es gilt nur diese Beispiele, die hier im Fiqh-Buch erwähnt worden sind. Nein, nein. Die Gelehrten heute wenden das auf die heutige Zeit genauso an. Früher gab es keine Autos. Was ich euch erwähnt habe, sind Beispiele, die sind neu. Ansonsten früher hat man eben mit Pferden und Kamelen zum Reiten gehandelt und was weiß ich. Aber es gibt Dinge, die sind natürlich immer da, wie der Preis. Zwei Leute sind sich uneinig über den Preis, was sie ausgemacht haben. Der eine sagt, wir haben 8.000 Euro ausgemacht. Der andere sagt, nein, wir haben 10.000 Euro ausgemacht. Als erstes, was macht man als erstes? Als erstes schaut man natürlich auf die Beweise. Wer hat Beweise für die eine oder die andere Aussage? Gibt es einen Beweis, wie zum Beispiel zwei Adel-Personen, die bezeugen können? Oder der Kaufvertrag ist da. Der Kaufvertrag, heutzutage bei vielen Firmen, wird der Kaufvertrag elektronisch im Computer eingetragen und bekommst du per E-Mail zugeschickt. Und was weiß ich, wenn jemand auf die Idee kommt und würde sagen, jetzt ich habe hier zwei Zeugen, die bezeugen, das Gerät war weniger gekostet, was soll das? Ja, du hast doch, das steht doch schwarz auf weiß geschrieben. Ja, und auch heutzutage werden auch Maßnahmen getroffen, dass der Verkäufer gar keinen Einfluss hat darauf. Also der Verkäufer, versucht mal zum Verkäufer zu gehen, noch Standardverkäufer in einem Geschäft, das viele Angestellte hat, und er soll jetzt den Preis ändern im Computer, das kann er gar nicht. Der wird dir sagen, ich habe darauf gar kein Zugriffsrecht. Das heißt, du kannst ihm nicht vorwerfen, dass er den Preis geändert hat. Das kann gar nicht sein. Ja? Es sei denn, er hat Zugriff, das wäre wieder was anderes. Ja? Aber wie dem auch sei, die Frage ist immer, was ist die Ausgangslage, wie wir gesagt haben, und wer muss dann den Beweis erbringen, dass es nicht so ist, wie es normalerweise der Fall ist. Tayyib. Uns interessiert natürlich jetzt hier nicht, dass wir einen Beweis haben. Wir gehen davon aus, dass wir keinen Beweis haben. Keiner hat einen Beweis und wir müssen jetzt entscheiden, was wir machen. Angenommen, man ist sich in Bezug auf den Preis uneinig. Der eine sagt, ich habe 100 Euro verlangt. Der andere sagt, nein, es waren doch nur 80. Wie schnell kann das geschehen? Der eine Gesicht drauf, der eine die Ware, sagt, ich bezahle morgen. Morgen kommt er, hier sind die 80 Euro. Wir haben doch 100 ausgemacht. Nee, 80. Nee, 80 habe ich dir gesagt, wenn du das sofort bezahlst, aber du willst erst morgen, dann sind es 100. Oder er sagt, nee, ich meinte die andere Ware. Diese nicht. Oder ich habe, und so weiter und so fort, gibt es viele, ich habe was anderes gemeint, ich habe was anderes verstanden. Es sind ja nicht nur Betrüger unterwegs, aber die Menschen drücken sich unterschiedlich aus, sie meinen andere Sachen. Oder sie sind sich über die 100 Euro einig, Entschuldigung, sind sich über die 100 einig, ja, aber nicht über die Währung. Sie sagen 100, aber sie sind sich nicht einig, welche Währung sie zu bezahlen haben. Okay. Erste, was wir machen, ist, wir gucken, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber ein Urteil gefällt? Abdullah ibn Mas'ud berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدْ أُسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذْ وَإِنْ شَاءَ تَرَكْ. Abdullah ibn Mas'ud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn zwei Vertragspartner sich uneinig sind und es keinen Zeugen gibt, wird der Verkäufer zum Schwören aufgefordert. Hiernach hat der Käufer die Wahl. Entweder nimmt er die Ware oder er lässt es bleiben. Also, was ist die Ausgangslage? Wem geben wir praktisch grundsätzlich Recht? Ja, wir fördern den Verkäufer zum Schwören auf. Es kann also sein, dass der Verkäufer sagt, ich will nicht schwören. Kann sein. Also haben wir dem Käufer Recht gegeben grundsätzlich. Weil er muss ja nicht. Das nennt man Nakal. Er muss nicht schwören. Kann sein, ich will nicht schwören. Kann sein, wallahi, er ist sich zwar sicher, aber er sagt, ich habe mich auch schon mal geirrt in meinem Leben, deswegen sicherheitshalber, ich verzichte auf das Schwören. Dann gibt man dem Käufer Recht. Wenn aber der Verkäufer schwört, dann hat der Käufer die Wahl. Das heißt, es bleibt dabei, dass er die Wahl hat. Entweder nimmt er die Ware oder er lässt es bleiben und verzichtet darauf. Aber das heißt also grundsätzlich, dass der Verkäufer zunächst schwört, das Objekt nicht für so und so viel verkauft zu haben, sondern für so und so. Hiernach fordert man den Käufer auf zu schwören und sagt, hiernach fordert man den Käufer auf zu schwören, auch wenn es nicht im Hadith drin stand, aber das ist die Gegenleistung. Wenn einer geschworen hat, wie willst du den Schwur aufwägen durch einen weiteren Schwur seitens des Käufers? Und er sagt, ich schwöre bei Allah, ich habe die Ware nicht für so und so viel gekauft, sondern nur für so und so viel. Und es kann sein, dass der Käufer sich mit dem Schwur des Verkäufers begnügt. Ja? Wie gesagt, nennt man Nukul, ja? Nicht Nakal, Nukul. Ich habe vorhin Nakal gesagt. Ja? Nennt man Nukul, dann gibt er das eben, dann geht eben die Ware an, dann gibt man eben dem Verkäufer Recht. Ja? Sollte auch er schwören, so haben beide das Recht vom Vertrag zurückzutreten. Das ist zusammenfassend. Okay? Das heißt, wir geben erstmal dem Verkäufer Recht, dem Käufer Recht. Wenn der Käufer schwört, geben wir dem Käufer Recht. Schwört auch der Verkäufer, dann haben sie das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und das ist die Gerechtigkeit. Denn vom Kaufvertrag zurückzutreten bedeutet, jeder bekommt das zurück. Jeder wird in die Ausgangslage vor dem Bärvertrag versetzt. Fertig. Du hast 10 Euro bekommen, kriegst du wieder zurück. Das war's. Das eben im Falle von. Und wenn jemand sich darüber ärgert, dann hätte er eben Zeugen nehmen sollen, hätte er eben aufschreiben sollen, hätte er sich eben absichern sollen irgendwie. Aywa. Natürlich darf man nicht erst dann schwören, wenn man sich 100% sicher ist, sondern man darf schon schwören, sobald man davon überzeugt ist, im Recht zu sein. Sobald man davon überzeugt ist, im Recht zu sein. Wallahu azza wa jal a'lam. Und sollte man im Nachhinein erfahren, dass man falsch lag, braucht man auch dafür keine Sühneleistung leisten. Weil Sühneleistungen gilt für Schwüre, für zukünftige Ereignisse, aber nicht für vergangene Ereignisse. Nach einer Ansicht, aber trotzdem, wenn man gelogen hat, Gott bewahre. Ja, natürlich, manchmal ist es nicht möglich. Also unsere Fälle war immer, wenn es eine Ware ist, bei die man zurückgeben kann. Manchmal kann man eine Ware nicht zurückgeben. In solchen Fällen muss man den Wert des verbrauchten Produktes zurückgeben, indem man schaut eben, wenn man Tierfutter gekauft hat zum Beispiel, wie viel war das wert und gibt dann den entsprechenden Wert zurück. Das war der Preis. Genauso kann man sich über Produkteigenschaften uneinig sein. Zum Beispiel, der Verkäufer behauptet, die Ware sei neuwertig und habe somit einen Wert von 1000 Euro. Der Kunde sagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe die Ware genommen und sie ist verbraucht, sie ist gebraucht und sie hat eigentlich nur einen Wert von 900 Euro. In diesem Fall hat der Käufer grundsätzlich recht, denn das ist eine Vorgehensweise unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Die einen sagen, ich gebe dem Käufer grundsätzlich recht in diesem Fall. Warum? Weil der Käufer den geringeren von beiden Preisen nennt oder den geringeren von beiden Werten nennt. Auch beim Preis haben wir gesagt, der Käufer hat grundsätzlich recht. Haben wir gesagt, oder nicht? Warum? Weil der Käufer sagt 80, der Verkäufer sagt 100. Das heißt, über 80 Euro sind sich einig. Die Uneinigkeit ist nur in der Differenz von 20. Richtig? Also können wir dem Käufer grundsätzlich recht geben. Das gleiche gilt auch für diese Angelegenheit. Er sagt, es ist gebraucht, der andere sagt, nein, es ist neu. Okay? Der Wert eines Gebrauchten ist geringer. Also können wir dem Käufer grundsätzlich recht geben und der Verkäufer muss das beweisen. Ja, andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, geben dem Verkäufer grundsätzlich recht, weil sie sagen, eine Ware ist grundsätzlich neuwertig und nicht gebraucht. Ausgangslage ist, eine Ware neuwertig ist und nicht gebraucht ist. Und eine dritte Ansicht ist auch relativ vernünftig, man orientiert sich am Markt. Das verlagert das Problem teilweise, aber löst es natürlich auch. Das heißt, man orientiert sich am Markt, wenn es zum Beispiel Indizien dafür gibt, dass diese Ware in der Regel neu verkauft wird und nicht gebraucht. Also, soll ich sagen, Heutzutage geht jemand in einen Schreibwarenladen rein und kauft sich Bleistift. Und nachher behauptet er, der Käufer, Bleistift waren schon gebraucht. Das ist sehr unrealistisch, weil es keine Ware ist, die normalerweise bei der man betrügen würde, na, und so weiter und so fort. Deswegen ist das hier eine Angelegenheit. Deswegen die Frage ist, wovon geht man aus? Und das ist auch sehr wichtig, ja. Ich kann nicht grundsätzlich sagen, ein Käufer kauft ein Auto und dann behauptet er, das Auto ist mehr gebraucht, als der Kilometerstand es anzeigt. Okay? Das kann nicht die Ausgangslage sein. Ausgangslage ist, dass der Kilometerstand das anzeigt, wie es wirklich ist. Und das Manipulieren dieser Sachen ist keine Sache, die jeder kann. Und ist gefährlich und ist eine Form von Betrug und so weiter und so fort. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Deswegen kann man nicht davon ausgehen. Wenn du das behauptest, musst du das beweisen können. Aber wie gesagt, wir sagen diese Beispiele einfach deswegen, um zu trainieren. Und das kann natürlich auch sich von Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden. Der Gelehrte bevorzugt die erste Ansicht, ja, wenn sie sich über den Preis uneinig sind oder über die Produkteigenschaften uneinig sind, dass eben das Geringere grundsätzlich gilt. Ja, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich nicht auch am Markt orientiert, was normalerweise der Fall ist. Weil es gibt Produkte, die werden nicht gebraucht verkauft. Ja. Okay. Und umgekehrt, wenn es teure Produkte sind, die man normalerweise neuwertig kauft, dann ist es zum Beispiel in manchen Gesellschaften unrealistisch, dass man dafür nicht eine Rechnung bekommen hat. Ja, und dass sie nicht eingetragen worden ist. Und dass sie nicht, manche Beträge sind so groß, die werden nicht bar bezahlt. Also wenn du jetzt behauptest, ich habe das Auto so und so, das Haus oder ein Schloss gekauft und ich habe bar bezahlt, dann ist das ein bisschen unrealistisch. Es gibt so viele Rechnungen, die auf dich zukommen und dass das nicht über Bankkontenverkehr stattfindet, ist vielleicht nicht glaubhaft. Ja? Aber es hängt ab von der Ware selbst. Wird ein Vertrag aufgelöst, gilt dies nicht nur gesetzlich, sondern auch religiös. Auch religiös. Das heißt, auch hinsichtlich der Rechenschaft, die man vor Allah subhanahu wa ta'ala ablegen muss. Was dies bedeutet, soll das folgende Beispiel verdeutlichen. Jemand verspricht sich und sagt zu seiner Frau, statt du bist gediegen, also elegant, du bist gediegen, sagt du bist geschieden. Okay. Kommt ein solcher Fall zum Richter, ist natürlich ein Problem, weil der Begriff du bist geschieden ein eindeutiger Begriff ist. Den kann man nicht falsch interpretieren. Okay? Und wie heißt es? Deswegen der Richter, was soll er machen? Aber wenn dieser Fall nicht zum Richter kommt, also wenn es also kein Streitfall kommt, also wann kommt es zum Richter? Wenn es zum Richter kommt, wenn die Frau ihm nicht glaubt. Ja? Wenn die Frau ihm nicht glaubt, der Mann sagt, ich habe gemeint, du bist gediegen. Dann sagt, nein, du hast aber gesagt, du bist geschieden. Und die wollte sowieso von ihm weg. Okay? Dann wird sie natürlich vor Gericht ziehen und sagen, er wird dann zugeben müssen, er hat es gesprochen, aber hat es nicht so gemeint. Und das ist dann für ihn ein Problem, das zu beweisen, dass er es nicht so gemeint hat. Aber wenn es gar nicht vor Gericht kommt und man den Mann fragt, was hast du gemeint? Und er sagt, ich habe gemeint, gediegen. Ich habe mich versprochen. Dann gilt die Scheidung nicht, weil er hat sich versprochen. Und hat nicht die Absicht gehabt, sich scheiden zu lassen. Und insofern gilt die Scheidung religiös nicht. Vor Gericht hätte der Richter vielleicht gegen ihn gestimmt. Dann wäre sie gesetzlich durch, aber religiös nicht. Und wenn sie nicht zum Gericht kommt, die Angelegenheit, und er lügt, er sagt, ich habe gemeint gediegen, habe mich aber versprochen, aber er lügt, er meinte auch geschieden, dann gilt sie religiös, aber nicht gesetzlich. Das heißt, dieser Ehevertrag ist für den Mann haram, für die Ehefrau halal. Versteht ihr? Insofern gibt es einen Unterschied zwischen dem Gesetzlichen und dem Religiösen. Der Beweis dafür ist, dass eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einem Mann erzählt hat, der vor lauter Freude gesagt hat: Allahumma, o Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Anta abdi wa ana rabbuk. Diese Aussage ist Kufr. an sich, aber er hat das nicht so gemeint. Insofern wird er für diese Aussage auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Meine Verschiedenheit kann es geben in Bezug auf Barzahlung, Ratenzahlung, das haben wir erwähnt. Dann aber auch in Bezug auf Bedingungen. Einer von beiden behauptet, eine Bedingung gestellt zu haben. Ich kaufe diese Ware unter der Bedingung das und das. Dann sagt er, und der Verkäufer sagt, nein, wir haben keine Bedingung ausgemacht. Wem geben wir grundsätzlich Recht? Aber natürlich geben wir demjenigen grundsätzlich Recht, der leugnet. Warum? Weil Ausgangslage ist, dass keine Bedingungen gestellt werden bei Verträgen. Wenn jemand sagt, ich habe eine Bedingung gestellt, dann ist das mehr, als es normalerweise der Fall ist. Und jemand, der etwas Zusätzliches macht zu dem, was mehr als die Ausgangslage ist, der muss seine Aussage beweisen. Es kann auch sein, dass man sich über die Ware an sich uneinig ist, ne? Jemand kauft eine Ware und sagt, ich habe diese Uhr da gekauft. Und sagt, nee, hast du nicht. Du hast eine andere Uhr gekauft. Das heißt, die sind sich über die Ware an sich uneinig. In diesem Fall fordert man zuerst den Verkäufer zum Schwören auf und danach, falls nötig, den Käufer. Hiernach wird der Vertrag aufgelöst und jeder gibt dem anderen sein Recht zurück. Wie wir gesehen haben im Hadith von Abdullah ibn Mas'ud. Weil du kannst hier, kommst ja nicht voran. Ja? Also es gibt jetzt hier du kommst nicht weiter. Ja? Ich habe die Uhr gekauft, nee, ich habe die Uhr gekauft. Ja? Außer, wie ich gesagt, das sind ja theoretische Beispiele. Außer die eine Uhr hat einen Wert von 5.000 Euro und die andere Uhr hat einen Wert von 10 Euro. Okay? Und dieser arme Mensch, kann sich gerade mal die Uhr für 10 Euro lassen, der wird gar nicht in den Sinn kommen, dass er die andere kauft. Ja? Insofern, es gibt Indizien, die darauf hinweisen. Aber wir schalten diese, nicht, dass jemand sagt, aber es könnte doch, aber es könnte doch, dieses aber es könnte doch, lass das zu Hause. Wir sind hier bei theoretischen Beispielen, wir betrachten nur die Angaben, die wir vor uns haben. Wie in der Schule, wenn du eine Aufgabe bekommst, das, was da steht, ist deine Angabe. Geh nicht aus, könnte sein, kann sein, der Lehrer hat die Aufgabe falsch gestellt. Kann sein, der Lehrer hat sich verschrieben, kann alles sein. Aber Tatsache ist, das, was ich vor mir habe, das ist die Ausgangslage. Wenn sie sich weigern, wer heißt es, ja, die Ware an sich, haben wir gesagt, ja, die Ware an sich. Dann gibt es noch einen weiteren Streitfall. Was ist, wenn Käufer und Verkäufer sich weigern, oder einer von beiden sich weigert, die Ware auszuhändigen, bis ihm sein Recht zuerst ausgehändigt wird? Ja, weil es geht ja jetzt hier manchmal um größere Beträge. Und manchmal sagt man immer zuerst, wenn du mir mein Geld komplett gibst, kriegst du auch die Ware und ansonsten nicht. Ja, wir unterscheiden hier zwei Fälle. Entweder es geht beim Kauf einer Ware um einen konkreten Betrag oder um eine Zahlungsverpflichtung. Entweder geht es um einen konkreten Betrag oder es geht um eine Zahlungsverpflichtung, Dain oder Dhimma nennt man das. Handelt es sich um einen konkreten Betrag wie eine bestimmte Goldkette, mit der bezahlt wird? Konkreter Betrag, denkt nicht nur an das Geld. Das Geld ist ja austauschbar. Also 10 Euro oder 2 Fünfer, das ist ja Jacke wie Hose. Richtig? Aber ich bezahle mit einem Goldbarren. Da kann es sein, dass es mir genau um diesen Goldbarren geht, den man 10.000 Meter unter dem Meeresspiegel gefunden hat. Richtig? Der ist wert. Der hat mehr Wert als irgendein Barren, den es zehnfach gibt auf der Welt oder hunderttausendfach gibt. Handelt es sich um einen konkreten Betrag, wie eine bestimmte Goldkette, mit der bezahlt wird, so beauftragt der Richter eine Adelperson, der sowohl die Ware als auch den Betrag in Empfang nimmt und danach an die jeweilige Person aushändigt. Das heißt also, ein Treuhänder. Ja? Es gibt eine Person, die gilt als vertrauenswürdig für beide Seiten. Und jeder gibt ihm die Sache und er händigt es dann an die beiden aus. Na, dann, weil, also wenn das Zahlungsmittel ein konkretes ist, wie eine Goldkette, die Ware ja sowieso. Ja, ein Auto, ein Haus oder was auch immer. Anders ist es, wenn jemand etwas Bestimmtes für einen Geldbetrag bezahlt. Das heißt, Dhimma, Verschulden, Dain. Ja, da geht es ja nicht. Wenn ich etwas kaufe für 10.000 Euro, dann sind das Schulden, die ich auf mich nehme, oder? 10.000 Euro. Geht es um konkrete 10.000 einzelne Euro-Münzen? Völlig wurscht. Am Ende möchte ich 10.000 Euro haben. Ob das 500er Scheine sind oder 200er Scheine sind, ist mir völlig egal. Oder ob du es elektronisch überweist auf mein Bankkonto, ist mir alles egal. Versteht ihr? Das heißt, ich kaufe hier als Zahlungs-, in der Form einer Zahlungsverpflichtung. Okay? Der andere verpflichtet sich, mir zu geben, oder ich verpflichte mich, ihm zu geben. Er kann dann nachher nicht sagen, nee, ich wollte nicht diese Scheine haben, ich wollte die anderen Scheine haben. Auf das hat er kein Recht. Glaub, weil es eine Zahlungsverpflichtung. In diesem Fall muss der Verkäufer die Ware zuerst aushändigen, dann der Käufer. Konkretes geht also vor nicht konkretem. Konkretes ist eben die konkrete Ware und nicht konkretes sind 10.000 Euro, irgendwelche 10.000 Euro. Das ist aus der folgenden Überlieferung zu entnehmen. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt: Ayyuma rajulin aflas, fa'adraka ar-rajulu mata'ahu bi'aynihi, fahuwa ahaqqu bihi min ghayrihi. Wenn jemand pleite geht und man bei ihm genau seine Sachen vorfindet, hat man hierauf den anderen gegenüber Vorrecht. Was bedeutet das konkret? Eine Person ist pleite gegangen, du hast von ihm 5.000 Euro zu bekommen. Er hat von ihm ein bestimmtes Auto zu bekommen, das in seiner Garage steht. Erst kriegt er sein Auto und du kriegst die 5.000, falls nur was da ist. Konkretes geht vor nicht Konkretem. Okay? Und das ist ein aus diesem Hadith zu entnehmen. Was ist, wenn der Betrag erst geholt werden muss? Manchmal geschieht es, dass nach einem Fasch, also einer Vertragsannullierung, Vertragsauflösung, das Geld erst geholt werden muss, gerade wenn es sich um große Beträge handelt. 50 Euro, 100 Euro hat man vielleicht in der Tasche. Aber wenn es um 1 Million Euro geht, muss ich erstmal zum Tresor gehen, das Geld holen, das Geld zählen lassen, das ist ein Aufwand damit. Vielleicht ist das Geld nicht hier, ist in einem anderen Land. Vielleicht in der, wir unterscheiden zwei Fälle. Entweder der Betrag ist in der Nähe, das heißt in der gleichen Ortschaft, oder man muss erst reisen, um den Betrag zu holen. Okay? Beispiel für den ersten Fall. A kauft von B ein Auto für 100.000 Euro und händigt ihm den Betrag aus. Danach sind sie sich über das ausgemachte Auto uneinig, woraufhin der Vertrag aufgelöst wird. B hat aber mittlerweile das Auto für das Geld für das Auto schon bekommen. Damit er das Geld an A wieder zurückgeben kann, muss B das Geld erst besorgen. B weigert sich, das Auto auszuhändigen, bis er das Geld bekommt. Denn bis A das Geld besorgt hat, kann vieles passieren. Sein Geld könnte eingefroren werden, was auch immer. In diesem Fall wird das Verkaufsobjekt und das gesamte Vermögen des Käufers eingefroren, auf Arabisch als Hajar, bis er das Geld ausgehändigt hat. Ja? Das heißt also, weil er hat Angst. Er hat Angst, dass der andere, bis er das Geld besorgt hat, irgendwas passiert. Wie zum Beispiel, dass er das Geld für was anderes ausgibt. Wie zum Beispiel, dass er ihm etwas passiert, was auch immer. Dann sagen wir, okay, dann werden eben alle seine Geschäfte, Prozesse eingestellt, eingefroren, bis er sein Geld bezahlt hat. Das heißt, sollte er in der Zwischenzeit etwas kaufen, gilt der Kauf nicht. Eingefroren heißt, er kann nicht mehr über sein Geld verfügen. Beispiel für den zweiten Fall, wenn der Verkäufer erst verreisen muss, um den Betrag an den Käufer auszuzahlen, hat der Käufer das Recht auf Fasch. Weil er muss nicht das Risiko eingehen und warten, bis der andere verreist ist und das Geld wieder geholt hat. Na, das sind die verschiedenen Arten von Khiyar. Und uns bleibt noch eine Art von Khiyar übrig, die wir uns bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala beim nächsten Mal anschauen möchten. Oder machen wir noch die eine Art, dann haben wir die Khiyar-Arten hinter uns, inshallah ta'ala. Das ist der sogenannte Sifa-Khiyar. Der Sifa-Khiyar ist der Khiyar aufgrund von Produkteigenschaften. Das Rücktrittsrecht aufgrund der Produkteigenschaften. Das kommt natürlich meistens dann zum Trage, wenn man ein Produkt kauft, ohne es vorher gesehen zu haben. Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, betrachten solche Bay'ah-Verträge als sahih. Dies hat zwischen Uthman und Talha radiallahu anhuma stattgefunden, was ihnen kein anderer Sahabi übel genommen hat. Ja, und das ist so ein Beispiel für eine Art Ijma', Ijma' Sukuti. Zwei Sahaba oder mehrere machen etwas und wir kennen keine andere Meinung unter den Sahaba, die es nicht erlaubt. Jemand beschreibt ein Grundstück, erwähnt die Größe, die Lage und alles, was man dazu wissen sollte. Dann verkauft man es, verkauft es der Verkäufer an den Käufer und dann stellt der Käufer später, wenn er sieht, fest, das ist ja gar nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte. Ich habe mir das anders vorgestellt, das Grundstück. In diesem Fall hat der Käufer das Recht auf Rücktritt vom Kaufvertrag. Natürlich müssen das Sachen sein, die Einfluss haben auf den Wert. Denn 500 Quadratmeter sind nicht gleich 500 Quadratmeter. 500 Quadratmeter in einer Gegend, wo keiner hinziehen will, weil es dort wilde Tiere gibt, ist anders als 500 Quadratmeter mitten in der Hauptstraße. Manche Gelehrte geben dem Käufer hier grundsätzlich ein Rücktrittsrecht, auch wenn das Grundstück genau so ist wie beschrieben. Doch diese Ansicht ist schwach. Grundsätzlich richtiger ist, dass der Kauf verbindlich ist, wenn die Eigenschaften mit der Realität übereinstimmen. Wallahu azza wa jal a'lam. Und beim nächsten Mal, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, unterhalten uns, wir haben noch zwei Themen für diese größere Kapitel. Und zwar geht es zunächst mal um den Qabd, die Entgegennahme einer Ware. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn der Vertragsabschluss ist der Vertrag ist dann abgeschlossen, wenn auch die Waren entgegengenommen worden sind. Und wann sind denn Waren entgegengenommen? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und danach kommen wir zum Iqala. Iqala ist, wenn zwei einen Kaufvertrag ordnungsgemäß eingegangen sind und hinterher sie sich darauf einigen, ihn wieder aufzulösen. Und danach unterhalten wir uns über die Riba und As-Sarf, das heißt Zinsen und Geldwechsel. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا